Das Schöne an zu Hause ist es am schönsten. Wir gingen zwar selbst nicht nach Hause, aber zu Bernds Musiker-WG, wo man ja nicht nur saufen, sondern auch toll Krach machen konnte. 1, 2, 3, 4. How does a cow make milk? How does a cow make milk? Why is the sky blue? Why is the sky blue? What is a mammal? What is a mammal? What is a mammal? What is a mammal? Sag mal, das kenn ich doch, das hast du doch schon mal gesungen. Ja, why is it raining raindrops? Why is it raining raindrops? Was war denn gerade? Raindrops. Nee, ich meine, sind die Eule. Du meinst dieses Residualgeräusch, oder? Genau. War David eben. Quatsch, ich spiel doch Bass. Da schon wieder. Ich glaube, hat geklingelt. Darf doch wohl nicht wahr sein, mit einer hellen Tag hier zu klingeln. Ist ja wohl ein Ding der Unmöglichkeit, ist es doch wohl. Aufmachen, Polizei! Oh Scheiße, die Bullen! Oh mein Scheiße! Das ist schwer raus hier, aber auch! Impertinent! Das hat man neue Fehlstress mit den Bullen jetzt hier! Was machen die denn da? Mach die Tür auf, hörst du das? Komm mal aus dem Arsch, wir müssen über die Hintertreppe! Was soll ich denn hier holen? Lass liegen, die sind schon im Haus! Im Haus! Die haben doch gar nichts verbrochen! Wir mussten! Wen sagst du denn? Wir hätten doch mal fragen können, was die überhaupt wollen! Na, weißt du, was die wollten? Was denn? Musst du doch wissen! Die wollten Strafe kassieren! Strafe kassieren? Habt ihr irgendwas Illegales gemacht? Kriminelle Workshops? Na, wegen die Mucke! Wegen der Musik wollten die Strafe kassieren? Eine Scheiße, sag ich dir! Sie oder die Musik? Laufen wir jetzt überhaupt hin? Ins nächste Dorf zu ein paar Kumpels. Ah, wie weit ist denn das? 10 Kilometer. 10 Kilometer? Ist ja nicht so weit. Nicht weit? Weißt du, wie spät es ist? Das ist jetzt 10 vor halb eins. Und die Uhrzeit mache ich normalerweise keine ausgedehnten Wanderungen. Bei der letzte Party wollten die Bullen 500 Mai. Habt ihr denn so Nachbarn, die sich so schnell aufregen? So sieht's aus. Die einen sind Bäcker, die anderen sind Bullen. Ärgerlich. Da machst du jetzt Partys, dass sich die Polizei und die Mitmieter aufregen. Die regen sich ständig auf. Und holen die Bullen. Ja, weil du Party machst, oder? Die können einfach nicht akzeptieren, dass du anders bist als die. Nicht so ein Spieß. Bist, geben sie dir Anlass, dich aufzuregen, weil die arbeiten eben? Nee. Ja, eigentlich nicht, aber... Na siehste. Mit denen läuft das nicht. Ja, dann läuft ja vielleicht bei dir was nicht ans Licht. Also, dass du jetzt so drauf bist, hätte ich von dir ja nun nicht gedacht. Ja, warte, willst du jetzt hier nicht Sympathien haschen bei Welche mir? Welche Leute sind dir denn sympathisch? Die Leute, die irgendwie nach 8 die Fresse halten. Halt und mich nicht mit ihrer scheiß Musik belästigen. Aber du hast doch selber mitgejammt. Ja, aber das war ja auch keine Party. Also was spielen die da so auf euren Partys? Auf die Partys wird Independent hier spielen. Ach, Independent, wenn ich das schon höre, hätte mit Messer in der Tasche auf. Ja, warte, zeig mal. Da würde ich aber auch die Polizei rufen. Da würde ich auch die Polizei rufen. Du enttäuscht mich. Ich hätte anders eingeschätzt. Du projizierst. Also, ich hätte dich ja für einen Oppositionisten gehalten, aber du bist ja total angepasst. Weißt du, was der Unterschied zwischen Opportunismus und Anpassung ist? Das müssen wir bestimmt gleich erklären. Ja, oder? Ist überhaupt ja kein Unterschied. Das ist ein Problem. Also, das Problem. Heißt, wenn du jetzt schon mich beschimpfen willst, dann ja, müsstest du mich mit den richtigen Vokabeln beschimpfen. Verstehst du? Natürlich, ja, kann man mit der Schere auch Pappe schneiden? Ich habe nur gesagt, was ich gedacht habe. So dick? Sag mal, du bist doch nicht wirklich stolz darauf, dass du irgendwie Partys machst, die nur dazu führen, dass dreimal die Bullen kommen?